Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik von Victoria Williams und Freunden. Am Mikrofon ist Michael Frank und das hier sind Mark Olson and the Original Harmony Rich Creek Dippers. Why is this day? Why is this day like no other day? Oh, you've waited so long. To be sure love is all. In the first flowers bloom out back on the farm. The windows are warm. Back home the windows are frozen shut. Glad that you showed me how to get out of the cold. And you almost had a house there in Mendocino. We used to drive through the countryside. Das war das Titelstück vom vierten Album von Mark Olson and the Original Rich Creek Dippers. My Own Joe Allen heißt die Platte. Das Lied handelt von Mark Olsons Großmutter. Ihr ganzes Leben hat sie in gemieteten Wohnungen gelebt und wie es im Song heißt, sie wünschte sich so sehr, sie hätte damals dieses Haus in Mendocino gekauft. Mark Olson hat die ganze Platte seiner Großmutter gewidmet und es ist auch ein Foto von ihr auf der LP-Hülle zu sehen. Mark Olsons Großmutter war es, die in ihm die kreative Ader weckte. Mark Olson hat die vierte Rich Creek Dipper-Platte als eine Art Schnappschussalbum einer Lebensgeschichte beschrieben. Es sei eine romantische Beschreibung von realen Ereignissen. Neben dem Song über seine Großmutter gibt es unter anderem ein Lied über einen Farmer, der sein Land gegen Immobilienhaie verteidigt, einen Song über das Vertuschen von Nukleartransporten und im letzten Song der Platte geht es laut Mark Olson um die Psyche und um Verständnis. Mark Olson mit Victoria Williams, Mike Rass Russell und Gästen Rosalie. Rosalie won't even leave her home. Scared she won't get back inside the door. Rivers will bend. People sometimes get stuck in a whirling cloud. You'll have to show her how to get around. car. There's a dust storm rising 10 feet tall. It's a wonder we don't make this trip more. We're foolish, I guess. You'll have to show her how to get around. Mark Olson mit den Original Harmony Ridge Creek Dippers. Rosalie heißt dieser Song. Mark Olson und Victoria Williams sind seit ungefähr Mitte der 90er Jahre verheiratet. Sie hatten sich Anfang der 80er Jahre in Los Angeles kennengelernt, aber Mark Olson zog zurück in seine Heimatstadt Minneapolis, war dort Mitbegründer der einflussreichen Neo-Country-Rock-Band Jayhawks. 1993 fanden sich die beiden dann. 1995 verließ Mark Olson nach 4 Alben die Jayhawks. Seither wohnt er mit Victoria Williams in der Gemeinde Joshua Tree in der kalifornischen Wüste. Victoria Williams wuchs außerhalb der kleinen Stadt Shreveport in Louisiana auf. Inzwischen sei da eine Autobahn mittendurch gebaut worden, erzählte Victoria Williams einmal, aber als sie dort aufwuchs, gab es einfach nur Land. Die Kinder aus der Nachbarschaft liefen frei durch die Gegend, es habe damals mir ein Gefühl von Vertrauen gegeben. Die Leute schlossen ihre Türen nicht ab und als Kinder fuhren sie immer kilometerweit mit dem Fahrrad in die Landschaft hinaus. Victoria Williams wurde 1959 geboren. Als sie das erste Mal dann viel später nach Los Angeles kam, sang sie in einem Gospelchor, als einzige Weiße, und sie erinnert sich noch an einen Abend damals, als der ganze Chor in ein Clubkonzert der Chambers Brothers ging. Gospel-Songs singt Victoria Williams auch heute noch. Jazz-Standards singt sie so, als ob sie gerade von ihr erfunden worden wären. Seit sie etwa 15, 16 Jahre alt war, schreibt sie eigene Songs. Vorher schrieb sie ihre Gedanken auf kleine Zettel und steckte sie in eine Schachtel. Zu Hause hatte es viel Musik gegeben. Victoria Williams hörte klassische Musik und Opern von ihrer Mutter und ihr Vater hörte sich Country- und Western-Musik an. Victoria Williams erinnert sich auch daran, dass sie als kleines Kind vor dem Einschlafen immer sang. Ihr Bruder habe immer an die Zimmerwand geklopft und sich beschwert. Sie habe nicht mal gemerkt, dass sie sang. Ich musste einfach singen. I walk plenty of miles down long and bumpy roads, and I've had lots of holes in the soles of my shoes. Victoria Williams lässt sich oft von Erlebnissen und Geschichten inspirieren, die von anderen Singer-Songwritern eher selten besungen werden. Ihr Song Harry Went to Heaven ist zum Beispiel nicht nur ein liebevoller Nachruf auf einen Gitarristen und Gitarrenbauer aus einer kleinen Stadt in Louisiana. Victoria Williams lässt in dem Song in der Fantasie der Zuhörenden auch gleichzeitig ein Bild vom Leben in dieser Kleinstadt entstehen. Sie singt von Kühen und Vogelgezwitscher, Erinnerungen an die Vergangenheit und von trägen Sonntagen, an denen die Lieder von Harry und seinen Freunden zwischen den Häusern herübertönten, während die Kirchgänger gerade das Gotteshaus verließen und dachten, die feiern wohl durch. Ein anderer Song von Victoria Williams handelt von einer Frau, die im Süden der Stadt wohnt, an einer Straßenkurve, in einer Hütte aus Tee und Pappe, die Wände mit Zeitungen beklebt. Wenn Victoria Williams von Außenseitern erzählt, wird daraus kein Sozialkitsch mit triefendem Mitleid. Ihre Songs lassen den Personen ihre Würde. Victoria Williams singt auf ihren Platten aber auch Gospel-Songs genauso wie Oden an den Mond oder an ihre Schuhe. Und diese Ode an die Schuhe war gerade zu hören. Shoes von ihrem Debütalbum Happy Come Home aus dem Jahr 1987. Im nächsten Song von Victoria Williams geht es um Eisenbahnzüge, die per Sonnenkraft angetrieben werden. Normalerweise sind keine Songtexte von mir in den Booklets, weil sich die Leute gut eigene Texte ausdenken können, schreibt Victoria Williams im Booklet ihrer CD Musings of a Creek Dipper. Bei diesem Song habe sie aber eine Ausnahme gemacht, um die Idee von dem sonnenbetriebenen Zug klar zu vermitteln. Der Song beginnt mit Kindheitserinnerungen an Zeiten, in denen am Zugende noch ein Bremserwaggon mitrollte. Die Kinder zählten die Waggons und warteten auf den letzten, um den alten grauhaarigen Mann in seinen Overalls winken und lächeln zu sehen. Heute gibt's den Job des Bremsers nicht mehr, und statt Geld in die Rüstung zu investieren, empfiehlt Victoria Williams in dem Song, solle doch besser eine solarbetriebene Eisenbahn gebaut werden. Victoria Williams, Train Song. Like most kids did, counting as the train cars passed, waiting for the very last. Oh, to see the old man waving his overalls and his hair all gray, smiling in the sun. Nowadays it ain't no use, there's no caboose. From a kind old man, steal the joy from a young child's heart just when it gets to the groovy part. Nowadays it ain't no use, no caboose. Got the ride. And what about the tracks they laid long ago? Where they all decayed? Job for every man, new tracks across the land. I feel the need to say a bit more instead of building up for war. I got a few more healthy chores for the fellas dressed in gray. Build up a train. Musik von Victoria Williams und Freunden geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein Song, den sie zusammen mit Wendy Melvoin und Lisa Coleman aufgenommen hat. Vielleicht sind die beiden noch besser bekannt als Wendy und Lisa. The Train Song erschien 1998 auf Victoria Williams Album Musings of a Creek Dipper. Hier ist ein Victoria Williams Song über Freundschaft jenseits von leidenschaftlicher Liebe und Eifersucht. My Alley heißt das Lied. Ein Song über Freundschaft von Victoria Williams und Dave Perner von der Band Soul Asylum. Uns ist egal, wer wem gehört, singen die beiden. Du besitzt mich nicht und ich besitz dich nicht. Du bist mein Verbündeter. Der Song My Ally erschien 1994 auf Victoria Williams drittem Album Lose, heißt es. 1996 hatte ich das Glück, zwei Konzerte der Rolling Creek Dippers Revue mitzuerleben. Neben Victoria Williams und ihrem Mann Mark Olson spielten und sangen damals Buddy und Julie Miller und Jim Lauderdale. Von ihm ist der nächste Song, You Just Know. Wenn es sich in dir wie Frühling anfühlt, dann wirst du dein Herz geben, deine Seele entblößen und dann braucht dir keiner mehr Bescheid geben, du weißt es einfach. Am Schluss des Songs heißt es, in einer kleinen Stadt in der Nähe des Himmels, dort, wo du innen drin in deinem Geist lebst, schau mal, wer da vorbeikommt. In diesem Moment braucht dir keiner mehr was zu sagen, Du weißt es einfach. Jim Lauderdale, anno 1999. You just know. Something's got you all excited, like you've never been before. Look who's been coming around. Look who's been coming around. Better learn to hold your horses till old Gabriel blows his horn. Look who's been coming around. Look who's been coming. They say it's better late than never, when you least expect love most. Now look who's coming round. Look who's been coming round. When it feels like spring inside, you'll give your heart and bare your soul. At that point, really, no one has to tell you. Playing it safe till it's meant to be. table, and we played it safe, 'cause it's meant to be. Zwei Songs von Jim Lauderdale waren das. Zuerst You Just Know und gerade eben die Beobachtung Nobody's Perfect. Nobody's Perfect, dieser Country-Walzer, ist ein Track vom 96er-Album Persimmons. You Just Know ist ein Track vom bisher letzten Jim Lauderdale-Album. Onward Through It All heißt es. Die Platte erschien 1999 bei einem Major-Label. Inzwischen steht Jim Lauderdale wieder bei einem Independent-Label unter Vertrag. Mitte Juni diesen Jahres erscheint dann sein neues Album The Other Sessions und darauf freue ich mich schon. Hier ist das Titelstück von Buddy Millers letztem Album Cruel Moon, ein trauriges Lied über die Einsamkeit nach dem Ende einer Beziehung und danach eine andere Art von Beziehungsblues, direkt die nächste Nummer auf derselben CD. Buddy Miller mit Cruel Moon und Somewhere Trouble Don't Go. Oh, cruel moon, you shine so bright and act like everything's alright. You shine as if there's nothing wrong. You shine on down like she's not gone. Oh, cruel moon, don't make me see where our sweet love seems to be. For it was you who watched our kiss. Please don't light up the night like this. Oh, cruel moon, don't shine on me. You will bring me to her memory. Why can't you leave me in the dark? You never had a broken heart. she wants to go too far, but she wants to go too far. First comes love, it's so fine. Here comes heartache right behind. Here comes heartache right behind. My baby used to be so sweet. Now she won't come down my street. Now she won't come down my street. Yeah, all my plans got derailed. She locked up my heart in jail. She locked up my heart in jail. Das waren drei Songs von Buddy und Julie Miller aus dem Jahr 1999. Die ersten beiden erschienen damals auf Buddy Millers Album Cruel Moon. Zu hören waren Somewhere Trouble Don't Go und das Titelstück. Darin heißt es: Grausamer Mond, du scheinst weiter, so als ob alles normal wäre, so als ob sie nicht gegangen wäre. Scheine nicht auf mich, grausamer Mond, da du einst unsere Küsse in Licht tauchtest. Du erinnerst mich an sie. Warum kannst du mich nicht im Dunkeln lassen? Du hast nie ein gebrochenes Herz gehabt. Ich wünschte, du würdest für immer dein Gesicht von mir abwenden. Soweit Julie und Buddy Miller in dem Song Cruel Moon. Die zweite Gesangsstimme neben Buddy Miller sang Emmylou Harris. Der dritte Song gerade eben kam von Julie Millers Album Broken Things. I Need You heißt der Song. Ich brauch sowas wie Morphium, nur besser heißt es da. Sowas wie einen Kuss, der ewig dauert. Etwas wie Geld, das nicht verbrennt. Ich brauche etwas und ich brauche mehr, als ich kriegen kann. Ich brauche Heilung für meine Seele, Gedächtnisverlust für Dinge, die ich weiß. So etwas wie eine Mutter, denn ich bin ein Kind. So etwas wie eine Anstalt, denn ich drehe durch. Ich brauche etwas, ich brauche dich. Hier ist noch ein Lied von Julie Miller. Sie schrieb es unter dem Eindruck eines Anschlags in Nordirland, bei dem 29 Menschen starben und über 100 verletzt wurden. Sie hat es den Angehörigen der Opfer gewidmet und überhaupt all den Menschen mit gebrochenen Herzen. Hier sind einige Zeilen aus dem Text. Du kannst mein Herz haben, obwohl es nicht neu ist. Es ist gebraucht und zerbrochen und hat immer den Blues. Er ist eine lange Straße entlang gegangen, wurde auf dem Weg dreckig. Und wenn ich es dir gebe, dann wirst du es säubern und die ganze Schande wegwischen. Du kannst mein Herz haben, wenn du nichts gegen kaputte Dinge hast. Du kannst mein Leben haben, wenn du diese Tränen nicht fürchterlich findest. Und ich hörte, dass du alte Dinge neu machst. Also gebe ich dir diese Stücke. You can have my heart. It isn't new. It's been used and broken and only comes in blue. It's been down a long road and it got dirty on the way. If I give it to you, will you make it clean and wash the shame? with your eyes. Every tear I've ever cried is justified. It's all coming into view. Every journey I've been through was to get to you. Understanding everything, it's like a dream inside a dream. Loving you is what life means. I'm understanding everything. Understanding everything. What was once a mystery, up till now, suddenly makes sense to me. Understanding everything, it's like a dream within a dream. Loving you is what life means. I'm understanding everything. I'm understanding. Jim Lauderdale mit einem Song von seinem 99er Album Onward Through It All. Understanding Everything heißt das Stück. Wenn du mich heilst mit deinen Augen, ist jede Träne, die ich je geweint habe, gerechtfertigt. Alles kommt in den Blick. Jede Reise, die ich je gemacht habe, machte ich, um zu dir zu kommen. Was bis heute ein Geheimnis war, macht plötzlich Sinn. I'm understanding everything. Ich verstehe alles. Soweit Jim Lauderdale in dem Song Understanding Everything. Knapp 2 Stunden Musik von Victoria Williams und Freunden gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch das Lied von Victoria Williams, das dieser Sendung das Motto gegeben hat. Opelousas heißt es und in Klammern steht da Sweet Relief. Und das heißt so viel wie süße Erleichterung oder süßer Trost. sure she don't envy that old man. Well, around him she hardly even speak. She slips into an old tree. I saw her strutting in a dress that was lucky last week. Keep an eye out for Shady's wholesome sweet. Sweet release. Find it in the bathtub or back room, or the clothes they wear, or just in the air, and the food they eat, or the sun. By night, but the people down there sure know how to live right. I mean, they dance by the moon, they give parties for fights. They got that look in their eyes and oh, something sweet. And finding a shoe in a junkyard, he pulls it out. He says, "Look at this! Oh, sweet relief, sweet relief. Oh, it's a handshake, a lucky break, a bottle of wine, or just losing some time. It's in the road to me, yeah." You'll never be blue. Whoa, whoa, well, yeah. It's in a boat ride on the holy side. See the 5 and 10 everywhere you ever been. It's in the very words you speak. It's so sweet, so sweet.